dazwischen kommen würde. Wenn die Tradition betreffend, so wie ich es jetzt verstanden habe, nach dieser letzten Bemerkung, geht die Wirkung auf Sie nicht unbedingt ausschließlich aus von Arbeitsergebnissen, Künstlern, ihrer Bedeutung, sondern mehr vom Arbeitsprozess in Bewältigung mit Einflüssen. Krabbe, Relativierung bei Hebel. Das ist ein sehr interessanter Bezugspunkt. Also von den Bedürfnissen, das kann man nie machen, das kann man nie zeigen, sodass es deutlich und transparent, auch grell und doch auf materialistischer Basis. Und, also wie machen, und dann fanden Sie also bei Krabbe diesen Zugang. Ja. Ist das so richtig? Ja, ich glaube, das ist überhaupt ein Punkt, zum Beispiel bei Shakespeare. Das interessanteste Stück ist nach wie vor Hamlet. Unter anderem deswegen, weil es das einzige völlig misslungene ist. Das ist jetzt gar nicht von mir. Es gibt eine Theorie von Eliot, die ich sehr einleuchtend finde, und der beschreibt das auch ziemlich korrekt, dass der Shakespeare da auf ein Problem gestoßen ist, mit dem er nicht fertig wurde. Das war sein Problem so sehr, dass er es nicht fassen konnte. Und deswegen bleibt das Stück interessant und lebendig, weil er damit nicht fertig geworden ist. Würden Sie das auch auf Zement? Zement, da würde ich eher selbstkritisch sagen, dass ich zu sehr mit dem Problem fertig geworden bin. Wieso? Das Stück ist schon beinahe zu perfekt. Das heißt, ich habe es ein bisschen zu spät geschrieben. Das ist eine uralte Intention, ein alter Plan. Aber wie das so ist, ne, die gesellschaftlichen und die eigenen Bedürfnisse stimmen nicht immer überein, jedenfalls. Es war der allerletzte Moment und schon ein bisschen zu spät. Worin liegt die Perfektion, die Sie stört? Also in welchen Momenten? Die liegt in der Gelassenheit, mit der die Vorgänge gefasst sind. Und ich habe nicht den Eindruck von Gelassenheit. Doch, der ist ganz deutlich für mich geworden beim Schreiben. Zum Beispiel, also ganz dick bei der, das ist jetzt beinahe ein Privatgespräch, aber bei der Nöpp-Szene. Das ist so gelassen geschrieben, mit, muss ich zugeben, auch einer genauen Kenntnis der Wirkung der einzelnen Repliken. Und jetzt sagt der das, jetzt lasse ich den das sagen. Und so, also daraus schließe ich eigentlich, für mich ist das Problem längst beendet und erledigt und Aber man könnte Gegenbeispiel, starke Gegenbeispiele bringen. Ja? Ja, ja. Also die ganzen Taschenklatsch-Szenen zum Beispiel. Das ist auch die, glaube ich. Aufgeregt ist das auch, finde ich, also als Leser nicht. Ich habe von nicht sehen können. Die Materialisierung im Vorgang, ja. Aber aufgeregt von Teil des Autors empfehle ich es, ja. Nicht gelassen. Das kann unter Umständen dasselbe sein. Wann ist der Hydra-Text entstanden? Genau an der Stelle im Stück. Das liegt einfach daran, dass mit der Bauernszene vorher, vor dem Text, war das Stück als Revolutionsstück in gewisser Weise zu Ende. Ja. Da habe ich ein Vierteljahr Pause gehabt. Ich wusste nicht, wie. Das heißt, ich wusste, wie ich weiterschreiben wollte, aber ich konnte nicht. Und dieser Hydra-Text ist die Drehscheibe, um den nächsten Anlauf zu kriegen. Also für mich jetzt ganz subjektiv beim Schreiben. Lässt sich das chronologisch zuordnen? In dem ND-Interview war ja schon der Hinweis, schon seit 20 Jahren der ganze mit Stoff, dem Stoff beschäftigt. Ja, seit der Roman erschienen ist bei uns, seit 51. Ja. Wollte ich das an sich machen. Na, ich erschrecke manchmal ein bisschen davor, weil es ist so eine die so ein bisschen Brutalität, die darin liegt, also in der Art, Bilder zu machen und so. Die kommt natürlich aus dem Milieu, das entspricht genau dem dem Stand der Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte in der Landwirtschaft damals und lange vorher. So wie Melker zum Beispiel über, also wie die ihre Kühe behandeln oder wie am schlimmsten ist es im Schweinestall, was die mit den Schweinen machen und so. Dass diese Art Rohheit, die einfach entsteht aus der Tatsache, dass das eine Ware wird, diese Tiere. Und dieser ganz einschneidende Punkt, auch was vielleicht zu wenig rauskommt im Ganzen, das ist mir aber hinterher erst aufgefallen. Dieser ungeheure Bruch zwischen der individuellen Produktion, also in der Landwirtschaft, und der Kollektive ist doch eigentlich, dass vorher die Bauern mit Organischem umgehen. Und dann plötzlich wird das anorganisch. Das klingt ganz doof, aber schon eine Melkmaschine. Das ist ein welthistorischer Einschnitt. Und das hat ganz schlimme Folgen auch zunächst, physiologisch. Oder Gefahren jedenfalls. Und das ist der eigentliche Grund für diesen ungeheuren Widerstand in dem Bereich quasi. Ja, also wer gehört für Sie zur Avantgarde in der Literatur? Auch auf dem Tag. Überhaupt oder jetzt? Oder? Ja, sowohl als auch besonders jetzt erstmal. Besonders jetzt, ja. Oh, das ist eine schwierige Frage. Sie meinen jetzt Autoren? Autoren, ja. Vielleicht auch Theaterleute auf jeden Fall. Ja, Gebiet, ja. Aber in erster Linie meinen wir Autoren. Was verstehen Sie unter Avantgarde? Nein, wir wollen gerne, dass Sie von dem ausgehen, was Sie darunter verstehen, und dann von daher das bestimmen. Und das ist der Sinn der Frage. Ja. Nein, mir fällt es ungeheuer schwer, mir unter Begriffen was vorzustellen. Ja, und ich denke nie in solchen Begriffen. Ich würde das auch grundsätzlich ablehnen, daraus einen Wertmaßstab zu machen. Ja. Ich will mich nicht rausreden, das ist wirklich nicht der Punkt. Natürlich. Da müsste man wirklich sich erst einigen über das Verhältnis, also Avantgarde im Verhältnis wozu und in Bezug auf was. Und ja, und dann darf ich vielleicht versuchen zu präzisieren, also die Leute, die Literatur voranbringen, dadurch, dass sie wirklich die Fragen nach oben bringen, auch richtig gesellschaftlich nach oben gehören und die offenen Enden, wie der Braun sagt. Und das also auch verstehen, in die entsprechende Kunstform umzusetzen. In dem Sinne, wenn sie einverstanden sind, aber gar wenn sie damit übereinstimmen, Ich glaube immer noch nicht an das Kriterium. Ja. Weil ich glaube, dahinter steckt doch letztlich irgendwas, irgend so ein Rest von Elitebewusstsein. Oder ein Versuch, das zu halten. Für mich gehört der Rudi Strahl genauso dazu wie Volker Braun. Und es ist kein Unterschied zwischen Sarkowski und Plenzdorf, also was die Funktionen angeht, ne, und die Nützlichkeit oder Schädlichkeit von Sachen. Ich kann wirklich, ich müsste was erfinden, um diese Frage so zu beantworten. Da würde uns aber dann interessieren, um schon ein bisschen zu untermauern vielleicht, in welchem Sinne, warum gehört auch Rudi Strahl dann dazu, zum Beispiel? Ja? Ja, wenn ich ganz simpel von mir ausgehe, wenn ich zu Hause sitze und da steht der Fernseher vor mir, dann mache ich ihn manchmal an. Und wenn dann eine Geschichte anfängt, von der ich weiß, dass sie mir eigentlich nichts zu sagen hat, dass sie mich aber unterhält eine Viertelstunde lang oder eine halbe Stunde lang, dann passiert das sehr oft, dass ich nicht wieder ausmache, dass ich mir die bis zu Ende ansehe. Wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil ich gerade sehr abgespannt bin oder weil ich vermeiden will, selbst zu arbeiten. Weil da gibt es viele Gründe, sich davon abzuhalten. das ist ein ganz, ganz legitimes Bedürfnis und eine ganz legitime Funktion. Noch viel mehr bei Leuten, die physisch arbeiten. Und ich würde nie da irgendwas Negatives daran finden, solange die Produktionsverhältnisse so sind, wie sie sind, braucht man dieses Genre. Und der Rudi Strahl macht das sehr gut. Nichts dagegen zu sagen. Und deswegen lehne ich das ab, eigentlich von überhaupt über Avantgarde oder nicht zu reden. An sich haben sie aus ähnlichen Erwägungen, also Dr. Rudi Strahl auch in der ersten Richtung zu uns gegeben. Das hat sich auch absolut bestätigt. Und es aber bei uns Autoren, denen sie sich besonders verwandt fühlen? Das ist eine ganz andere Frage. Da muss man trennen, ob sie meinen Autoren, die für Autoren interessant sind. Der Rudi Strahl als Autor ist für mich natürlich nicht interessant. Also für mich als Autor. Ja, so meine ich es. Für mich als Rezipienten kann er interessant sein. Es ist eine ganz getrennte Frage. Und für mich als Autor... Das wird schwierig. Ist eigentlich keiner interessant bei uns im Moment. Das klingt sehr arrogant, aber ich muss das zunächst mal ehrlich beantworten. Gibt es einen Interessanten für Sie als Autor? Interessanten? Es gibt ein paar junge Leute in der DDR, die für mich interessant sind. Einfach weil sie etwas machen, was oder versuchen zu machen. Das geht gar nicht um Resultate dabei. Daraus kann ich was lernen, weil das ein ganz anderer Ansatz ist, was sicher auch ein bisschen generationsbedingt ist. Und die haben Optiken, die ich nicht mehr haben kann von mir aus, von denen ich aber dann was lernen kann, wenn ich sie sehe. Das gilt aber für keinen der etablierten Autoren. Da finde ich nichts Neues mehr, also nichts, was ich brauchen könnte. Ja. Gibt es aber vielleicht Autoren unter den DDR-Autoren, wenn sie auch sagen, da kann ich mir wenig aneignen oder so, wo ich aber doch sagen würde, mit denen fühle ich mich verwandt in den Bestrebungen und etwa auf der gleichen Bahn. Ne? Das ist eine Verwandtschaft, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich meine, sicher ist sehr wichtig und ich habe große Achtung vor dem Volker Braun. Ja. Das ist klar. Das schließt nicht aus, dass ich mich langweile, wenn ich seine Stücke lese. Das muss aber gar nicht an ihm liegen. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass es doch da viel Ähnlichkeiten gibt, vielleicht im Ande, ich weiß es nicht. Dankeschön. Sollen Sie sagen, welche Versäumnisse hat die DDR-Dramatik in Ihrer Gesamtheit? Wenn ich dazu gleich noch was fragen darf. Sie haben in 72 war es, glaube ich, im Theater der Zeit mal so einen Artikel geschrieben und haben da von dem Krisensymptom des Auseinanderfalls von Wirkung und Erfolg. Und Erfolg gesprochen. Und haben unter anderem auch gesagt, dass die Dramatik also darunter leidet. In dem Zusammenhang. Verräumnisse. Ja, da ist zum Beispiel der Plenzdorf wirklich das Paradebeispiel. Das ist der Erfolg und der Erfolg beruht auf der absoluten Wirkungslosigkeit, glaube ich. Weil es bewirkt nichts. Das ist der Erfolg der Sache. Die Leute haben das Publikum, besonders das jugendliche Publikum, hat das Gefühl, da wird was ungeheuer Nonkonformistisches vorgeführt und gemacht. Und dabei ist es der reine Konformismus, was da gemacht wird. Ich meine, wenn man mal in diesen Termini reden will. Ja, weil er die Frage, die er stellt, in Wirklichkeit nicht stellt. Ja. Vorgibt ja, zu stellen. Ja, ja. Ja. Andererseits finde ich es auch wieder wichtig, dass das läuft und dass es gespielt wird. Also ich finde es ganz blöd, wenn man versucht, das zu verdrängen. Das muss da sein, dass es schafft Möglichkeiten für die nächsten Dinge, hoffe ich. Ja. Als Ventilfunktion, ja. Ja, ja. Weil da wird einfach eine ganze Menge abgesaugt, was fällig ist, und das muss man dann nicht mehr berücksichtigen. Gibt es noch andere Versäumnisse? Weil Sie haben gelegentlich gesagt, dass man das den Regisseuren gar nicht übel nehmen, wenn sie die Macht kann, nicht? Wenn sie die Macht an sich reißen. Aus verschiedenen Gründen, aber einer davon, die Schwäche der Dramatik generell. Ja. Ja, was heißt Schwäche der Dramatik? Ein Dramatiker ist immer schwächer als ein Staat, das ist ganz normal. Ne? Er hat weniger Machtmittel. Und das ist die Grundvoraussetzung. Ja, ja, ja. Und das Problem fängt auch damit an, in dem schrieb da, glaube ich, habe ich das auch zitiert, diese Geschichte mit Lohndrückern, was ich da aufgeschrieben hatte. Das ist eigentlich das Problem, das ist nach wie vor, haben wir ein Publikum nicht nur von Freunden und Verbündeten. Und das hat man aber nie in unserer Theaterpolitik zur Kenntnis genommen, diese Tatsache. Das Ministerium für Kultur, also die Theaterabteilung, die gehen praktisch, ich spitze jetzt etwas zu, gehen praktisch davon aus, dass wir ein Publikum von Feinden haben. So könnte man die Theaterpolitik des Ministeriums formulieren. Ja, ja, ja. Die Leichtfläche werden durchgestellt. Ja, ja. Das heißt, überall da, wo eine Wirkung eintritt, da kann doch was nicht stimmen. Darauf läuft es praktisch hinaus. Und das heißt, die wollen eigentlich keine Dramatik. Das verstehe ich ja auch, weil das macht ihnen Arbeit, wenn es Dramatik gibt. Wenn es keine Dramatik gibt, haben sie keine Arbeit. Mir hat neulich einer aus der Theaterabteilung gesagt, es war ein Gespräch über Spielplan und Ökonomie im Berliner Ensemble. Und so nebenbei beugte er sich zu mir und sagte, weißt du, wir haben jetzt mal ausrechnen lassen, wenn wir alle Theater schließen und alle Gagen weiterzahlen, kommen wir billiger. Ich meine, und das ist kein schlechter Mensch, ne? Ich meine, der will das Beste. Aber das ist das Problem. Ich meine, natürlich muss man einordnen. Das ist ein Problem. Wir können nicht einfach wild drauf los jetzt alles spielen, das ist klar. Ne? Auch nicht wild drauf los alles schreiben. Das ist einfach eine Voraussetzung, so ein ich glaube aber auch, das ist im Alltag schon eine Voraussetzung bei uns, ein Verantwortungsgefühl für die Folgen von subjektiven Äußerungen und Tätigkeiten und so. Und da gibt es dann natürlich immer einen Spielraum, der ein Streitpunkt ist. Und nur das meine ich, dass der muss zugelassen sein und dieser Spielraum muss möglich bleiben. Deswegen wehre ich mich ein bisschen gegen die Formel von der Schwäche der Dramatik. Ja, ja, ja. Die liegt unter anderem darin, dass die Dramatier keine Institution sind. Ja. Und die Theater sind schon eine. Und dann gibt es noch andere Institutionen. Theater als Institution, sind Sie zufrieden mit Ihrer Anstellung am BE? Nein, überhaupt nicht. Aber das liegt auch wieder nicht am BE. Ist sehr schwierig. Ich glaube, also man müsste mal prinzipiell. Man müsste mal versuchen herauszufinden, ob wir überhaupt einen neuen Begriff von Theater genügend ausgeprägt haben. Wir brechen oder unterbrechen für 15 Minuten, weil das Essen kommt. Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert irgendwann Forderungen, dass Kollektivgremien Theater vorstehen sollten. Schauspieler, Dramatiker, auch Musiker. Sie haben ja nun inzwischen ein paar Erfahrungen gemacht am Beginn. weil man das sicher nur von konkreten Erfahrungen ausdrücken kann, glaube ich. Läuft er schon wieder? Ja. Ja. Ja, ne, das im BE ist ja nicht die erste Erfahrung. Bisher lief das eigentlich immer so, dass, das war Max im Gori-Theater so, im Deutschen Theater, dass das Theater an meiner Mitarbeit interessiert war, solange ein Stück in Arbeit war. Wenn das Stück dann fertig war, gab es meist Ärger und dann flaute das Interesse ab. In dem Fall ist das anders jetzt im BE. Aber meine Haupterfahrung daraus, also aus der Zeit, jetzt ist es ein Jahr ungefähr, ist eigentlich, wie ungeheuer schwer es ist, an einem Theater seine Vorstellung von Theater durchzusetzen. Und das hat, glaube ich, gar nichts mit Personen zu tun. Unsere Theater sind so schwer beweglich und so ungeheuer gebunden an ökonomische und technologische Faktoren. Zum Beispiel in Berlin, also für das BE konkret, ist ein Hauptproblem die Kapazität der Werkstätten. Die ist nicht ausreichend für die Berliner Theater. So dass sich schon daraus sehr lange, der Zwang zu sehr langen Produktionszeiten ergibt, die wieder für die Publikumssituation ungünstig sind. Das heißt, wenn man eine Sache gemacht hat, zum Beispiel Zement, jetzt, das wurde allgemein im Theater aufgefasst als der Auftakt zu einer neuen Phase und so. Nee, gar nicht jetzt das Wort, sondern der Arbeit des Theaters. Und das ist nun geschafft und danach gibt es ein großes Luftholen und Ausatmen und dann gibt es erst wieder mal eine Talsohle. Und das entsteht einfach aus der Überanstrengung, die für so ein Unternehmen nötig ist. Und dann aus der Situation, dass so viele verschiedene Interessen in so einem Theaterbetrieb sich durchsetzen wollen. Und jetzt ist die Lage eigentlich so, dass ein ganzes Jahr lang nichts Neues gemacht wird. Es werden zwar zwei Brechtstücke gemacht, wahrscheinlich eine drei im Ganzen, und ein Wedekind. Und das ist aber im Grunde schon ein Jahr Zeitverlust. Nicht gegen die Brechtstücke, das ist nur auch Repräsentation, 25. Jahrestag vom PE und vom DDR. Aber es ist eigentlich ziemlich schwer, sich vorzustellen, dass man da was durchsetzen kann an einem Theater im Moment als Autor. Und das hängt auch zusammen natürlich mit der Publikumssituation. Ich glaube, dass man neue Sachen und Sachen, die wichtig sind, im Moment nur durchsetzen kann mit einem kleinen Publikum. Wir haben aber zu wenig kleine Theater oder kleine Spielstätten. Und der Repertoirezwang widerspricht eigentlich unseren kulturpolitischen Zielsetzungen, glaube ich. Also der Zwang, so Abendunterhaltung zu verkaufen im Repertoire. Da ist ein grundlegender Widerspruch, der nicht ausbalanciert ist. Wenn man von der Stellung des Autors sehen, meinen Sie, dass die Dramatiker der DDR eine soziale Gruppe sind? Und wie sehen Sie die Zusammengehörigkeit innerhalb des Schriftstellerverbandes? Oder meinen Sie, dass die enger gebunden sein sollten an den Theaterverband? Also solche Fragen, wo auch miteinander gearbeitet werden kann oder wo man sich auch unterstützen kann gegenseitig, oder findet sowas nicht statt? Oder meinen Sie, dass das gar nicht stattfinden kann? Ich glaube, das kann im Moment nicht stattfinden, weil Zusammenarbeit setzt ein bestimmtes Niveau voraus, auch ein fachliches Niveau. Und natürlich ein ökonomisch-technisches, und das ist nicht gegeben. Und so lange wird es auch keine produktive Zusammenarbeit geben, keine Möglichkeiten dazu. Und insofern sind das alles nur Hilfs... Nein, also ich habe noch keine Theaterverbandsveranstaltung erlebt, die nicht letztlich in einem hilflosen Geschwätz geendet hat. Also das einfach eine Pflichtübung. Mhm. Und man hat dann darüber geredet, aber es geht um nichts eigentlich. Weil auch völlig undefiniert ist, was für Aufgaben dieser Theaterverband hat. Mhm. Und dasselbe gilt für den Schriftstellerverband, glaube ich. Wenn man jetzt abzieht, die sozialen und ja, die Sozialleistungen eigentlich, oder dass man mal einen nach Bangladesch schickt und. Welche Aufgaben könnten aber die Verbände haben? Sollten ja haben, könnten sie auch haben. Ja, sie könnten vielleicht die Aufgabe haben, zu organisieren, dass Erfahrungen weitergegeben werden. Dass Erfahrungen überhaupt formuliert werden. Ein Hauptproblem in unserer ganzen Entwicklung in dem Bereich ist doch, dass die Erfahrungen nie formuliert worden sind und also auch nie tradiert worden sind. Wenn ich von mir ausgehe schon, was ich alles gemacht habe für bestimmte Gelegenheiten und mit einer bestimmten Konzeption für einen bestimmten Zweck, also eigentlich Gebrauchskunsten, die nie gebraucht worden ist. Ich meine jetzt nicht, in dem sie, man brauchte sie, aber sie ist nicht verwendet worden. Selbst gemacht haben. Ja. Zum Beispiel was? Ja, es gibt da Gedichte und alles Mögliche. Ne? Also ich bin gerade jetzt dabei, so ein bisschen alte Sachen zu sortieren. Und da merke ich, dass wie viele Ansätze da einfach abgebrochen sind, auch bei mir. Was alles ich abgebrochen habe, weil es kein Interesse dafür gab. Ne? Weil niemand gesehen hat, dass damit etwas zu machen ist. Ne? Trifft es auch bestimmte Struktur hin, in der Stückproduktion zu, was Sie eben gesagt haben. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel Lohndrücker, das ist gestorben eigentlich durch die erste Inszenierung. Nein, es war nicht die erste, durch die Inszenierung, die hauptsächlich Geschichte gemacht hat, also die von Mehl. Ja. Damit wurde dieses Stück, was eigentlich. Ja, auf jeden Fall ist es kein Milieustück und als solches wäre es auch uninteressant. Das ist von Mede aus vielleicht taktisch notwendigen und richtigen Gründen als Milieustück repräsentativ gemacht worden. Und damit war es aber nicht mehr ein Gebrauchsstück. Es hatte politisch keinen Wert mehr. Es war eine Repräsentation. Und typisch ist die Reaktion von damals von Corella darauf, das meine ich jetzt, es spricht gar nicht gegen Corella, das war ein sicher richtiger und möglicher Eindruck von der Aufführung. Er sagte, das ist so schön, da kommen immer wieder Arbeiter auf die Bühne. Nur hat er nur übersehen, dass das Schauspieler waren, keine Arbeiter. Würden Sie das auch für die Aufführung der Korrektur, nicht am selben Abend war die Korrektur? Ja, das auch. Ja, ich fand etwas weniger, weil das also doch mehr, sagen wir mal, ausgestellt war. Ja, es war ausgestellt, die. Ich fand es eigentlich schlimmer als Lohndrücker noch, weil es da war ausgestellt, der Versuch, Agitprop zu machen. Aber es war eine Agitprop-Ausstellung. Und das ist ungefähr das Perverseste, was ich mir vorstellen kann. Wenn man Agitation als Kunstmittel ausstellt. Ich glaube nicht, dass es die Leute so sehr gestört hat, wie Sie natürlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich sehe das ja auch von jetzt aus, also von all dem, was ich sehe jetzt, was da nicht gemacht worden ist, was da nicht verwendet worden ist und was da versäumt worden ist. Die Funktion eines solchen Verbandes müsste doch behandelt werden. Da gibt es also im Schriftstellerverband. Es gibt alte und erfahrene Schriftsteller, von Strindler bis zu sonst wie. Die haben ihre Erfahrungen gemacht, die haben ihre Sachen geschrieben. Und sie wissen eine ganze Menge, was Autoren, die jetzt anfangen zu schreiben, nicht wissen. Und es ist überhaupt nicht organisiert, dass diese Erfahrungen den neuen Leuten vermittelt werden. Die Alten sind dazu auch gar nicht disponiert. Ich glaube, sie sind nicht mal interessiert daran. Es spricht nicht gegen sie, aber man hat versäumt, sie daran zu interessieren.